Wir sind in der VHS im Eingangsbereich und Bucerius-Saal. Dort findet heute die Hammer Nachhaltigkeitsmesse statt. Eine Gemeinschaftsaktion vom Forum für Umwelt und gerechte Entwicklung und der VHS. Und Ulrike Sturm wird uns fürs Fuge-Team nun ein paar Worte zu der Messe sagen. Ulrike. Ja, wir sind überwältigt. Wir haben um 10 Uhr die Tür geöffnet und die Leute, man kann fast sagen, stürmten hier den Gerd-Bucerius-Saal. Und wir sind überwältigt von den Menschen, die hier den Weg hingefunden haben und sich an den Ständen informieren, die mitmachen, wie Nachhaltigkeit funktioniert, die bei den Vorträgen sitzen, die Workshops mit begleiten. Also es ist einfach ein wahnsinnig gutes Gefühl für uns, dass die Messe wieder so gut angenommen wurde. Wir haben das Gefühl, sogar besser als beim letzten Mal. Wir hatten ja schon letztes Jahr über 800 Teilnehmer hier. Und ich glaube, die Zahlen werden dieses Jahr übertroffen. Ja, dadurch, dass wir letztes Jahr schon so einen großen Erfolg hatten, haben wir auch bei der zweiten Nachhaltigkeitsmesse nochmal überlegt, die Räume zu erweitern. Wir bespielen halt jetzt nicht nur den Gerd-Bucerius-Saal und die erste Etage, sondern sind auch noch auf die zweite Etage der VHS ausgewichen, weil einfach so viele Menschen was anbieten wollen, so viele Menschen wollten was vortragen. Und dadurch konnten wir jetzt auch noch mehr Workshops und mehr Vorträge anbieten. Im 15-Minuten-Takt werden hier neue Vorträge angekündigt, die auch alle gut besucht werden. Also es sind ja auch ganz verschiedene Themen. Es geht um die Klimaklage gegen RWE, es geht um das naturnahe Gärtnern, aber auch für junge Menschen das Weltverteilungsspiel. Und es ist wirklich ein bunter Strauß von Angeboten zum Thema Nachhaltigkeit und aber auch globaler Gerechtigkeit.